Weisheitstempel eingeweihten Diener der großen Götter Osiris und Isis. Mit reiner Seele erkläre ich euch, dass unsere heutige Versammlung eine der wichtigsten unserer Zeit ist. Tamino, ein Königssohn, wandelt an der nördlichen Pforte unseres Tempels und seufzt mit tugendhaftem Herzen nach einem Gegenstand, den wir alle mit Mühe und Fleiß erringen müssen. Ihn auf seinem Wege zu bewachen, ihm freundschaftlich die Hand zu bieten, sei heute unsere schönste Aufgabe. Er besitzt Tugend? Tugend. Auch Verschwiegenheit? Verschwiegenheit. Ist wohltätig? Wohltätig. Haltet ihr ihn für würdig, so folgt meinem Beispiele. Eurer Herzen, dankt Sarastro euch im Namen der Menschheit. Tamina haben die Götter den Prinzen bestimmt. Dies ist der Grund, warum es sie der stolzen Mutter entriss. Das Weib dünkt sich groß zu sein, hofft durch Blendwerk und Aberglauben das Volk zu berücken und unseren festen Bau der Weisheit zu zerstören. Allein das soll sie nicht. Tamino selbst soll ihn mit uns befestigen, und als Eingeweihter der Tugend Lohn, dem Laster aber Strafe sei. Großer Sarastro, deine weisheitsvollen Reden erkennen und bewundern wir. Allein wird Tamino auch die harten Prüfungen so seiner Warten bestehen? Er ist Prinz. Noch mehr, er ist Mensch. Wenn er nun aber in seiner frühen Jugend leblos erblasste, dann ist er den großen Göttern gegeben und wird ihre Freuden früher fühlen als wir. Tamino mit seinem Reisegefährten im Vorhofe ein. Und du, Freund, vollziehe dein heilig Amt und lehre sie die Macht der Götter erkennen. Oh, du noch bei mir? Nein, freilich. Wo denkst du, dass wir uns befinden? Ja, wenn es nicht so finster wäre, wollte ich dir sagen, aber so... Siehst du? Mir wird nicht ganz wohl bei der Sache. Furcht, wie ich höre. Ja, Furcht nicht, aber es läuft mir so eiskalt den Rücken herum. Was soll's? Ich glaube, ich bekomme ein kleines Fieber. Pfui, Papageno, sei doch ein Mann. Ja, was ich wollte, ich wäre ein Mädchen. Was treibt euch an, in unsere Mauern zu dringen? Freundschaft und Liebe. Bist du bereit, es mit deinem Leben zu erkämpfen? Ja. Auch den Tod dein Los wäre? Ja. Prinz, noch ist es Zeit zu weichen. Einen Schritt weiter und es ist zu spät. Weisheitslehre sei mein Ziel, Pamina mein Lohn. Du unterziehst dich jeder Prüfung? Jeder. Reiche mir deine Hand. Willst auch du dir Weisheitslehre erkämpfen? Ach, kämpfen ist meine Sache nicht. Ich verlange auch im Grunde gar keine Weisheit. Ich bin so ein Naturmensch, der sich mit Schlaf, Speise und Trank begnügt. Wenn es aber sein könnte, dass ich mir vielleicht ein kleines Weibchen fange? Das wirst du nie erhalten, wenn du dich nicht unseren Prüfungen unterziehst. Worin bestehen denn diese Prüfungen? Mit allen unseren Gesetzen zu unterwerfen, selbst den Tod nicht zu scheuen. Bleibe ledig. Wenn nun aber Sarastro dir ein Mädchen aufbewahrt hätte, das an Farbe und Kleidung dir ganz gleich wäre. Ah, mir ganz gleich. Aber mir ganz gleich? Ist sie jung? Jung und schön. Und heißt? Papagena. Wie Papa? Papagena. Papagena, die möchte ich schon aus bloßer Neugierde sehen. Sehen kannst du sie. Aber wenn ich sie gesehen habe, danach muss ich sterben. Herr Beledig, sehen kannst du sie, aber bis zur verlaufenden Zeit kein Wort mit dir sprechen. Ja? Wird dein Geist so viel Standhaftigkeit besitzen, deine Zunge in Schranken zu halten? Aber natürlich. Deine Hand. Du sollst sie sehen. Bitteschön. Auch ihr, Prinz. Legen die Götter ein heilsames Stillschweigen auf. Ohne dieses seid ihr beide verloren. Du wirst Pamina sehen, aber nie sie sprechen dürfen. Dies ist der Anfang eurer Prüfungszeit. Die Verliebte, die Magie, die Beheimnis. Die Wahrheit unvermessen, deine reines Pflicht vergessen. Weiser prüft und achtet nicht, was dir gemeine Pöbel spricht. Eine Weise prüft, eine Weise prüft. Sagt es auch die Königin. Sie ist ein Weib, hat Weib aus ihm. Sei still, mein Wort, sei dir genug. Denk deiner Pflicht und handle. Warum bist du mit uns so schnell? Ob Papa Nero scheint zu reden. Ich möchte gerne dass ich nicht soll, dass ich nicht kann, das Plaudern lassen. Dass du nicht kannst, dein Plaudern lassen. Das Plaudern lassen. Fortsetzen. So, nun komm. Was sehe ich, Freund? Steh auf. Wie ist dir? Ich liege in einer Ohnmacht. Auf, sammle dich und sei ein Mann. Steh auf. Sammle mich und bin ein Mann. Aber sagt mir nur, meine Herren, warum muss ich denn all diese Qualen und Schrecken erdulden? Wenn mir die Götter eine Papagena bestimmten, warum denn mit so viel Gefahren sie erringen? Diese neugierige Frage mag deine Vernunft dir beantworten. Komm. Bei so einer ewigen Wanderschaft könnte dann aber die Lust auf die Liebe für immer vergehen. Komm. Bin ich eine spröde Schöne? Welcher Mensch würde bei so einem Anblick kalt und unempfindlich bleiben? Das Feuer, das in mir brennt, wird mich doch verzehren. Ich wüsste, dass ich so ganz allein und unbelauscht wäre. Ein Küsschen möchte ich wissen, sich entschuldigen. Wer erfahr die Höllenblut? weiß, da mich ein. Weiß ist schön, ich muss sie küssen. Und dazu, und dazu, soll ich dich zu sehr verließen. Oh, so macht die Augen zu, oh, so macht die Augen zu, oh, so macht die Augen zu. Sarastro geschliffen. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Mutter, kein Wort! Geh! meine Mutter nicht. Der Schmerz um meine Abwesenheit. Ich weiß alles. Du sollst sehen, wie ich mich an deiner Mutter räche. Du bist ein Mann. Hier seid ihr euch beide allein verlassen. Sobald die Posaune ertönt, nehmt ihr euren Weg dahin. Prinz, lebt wohl. Noch einmal, vergesst das Wort nicht weit. Papageno? Ja? Wer an diesem Orte sein Stillschweigen bricht, den strafen die Götter durch Donner und Blitz. Wohl. Flamino. Das ist ein lustiges Leben. Wetter und Liebe, in meinem Wald oder in der Strohhütte, da hörte ich wenigstens einen Vogel pfeifen, aber so, pst, damit wir selbst gleich noch sprechen dürfen, nicht? Übrigens, wir zwei können ja auch miteinander sprechen. Wir sind ja Männer. Nicht einmal einen Tropfen Wasser bekommt man bei diesen Leuten, geschweige denn sonst etwas. Ist das für mich? Ja, mein Engel. Wasser. Sag einmal, du unbekannte Schöne, werden alle fremden Gäste auf diese Art bewirtet? Freilich, mein Engel. Da wird ja der Fremdenverkehr nicht gar so groß sein, was? Wie kann man es denken? Komm her, Alte, setz dich zu mir. Mir wird die Zeit verdammt lang. Komm. Setz dich daher. So, jetzt sag einmal, wie alt bist du denn eigentlich? Wie alt? Ja. 18 Jahre und 2 Minuten. 80 Jahre und 2 Minuten. 10 Jahre und 2 Minuten. 18 Jahre! Ei, du junger Engel! Sag mal, hast du auch einen Geliebten? So, ist er auch so jung wie du? Nicht ganz. Er ist 10 Jahre älter. 10 Jahre ist er älter? Na, das muss ja eine feurige Liebe sein. Sag mal, wie heißt er denn, dein Geliebter? Papageno. So, Papa, wie? Papageno. Papageno? Wo ist denn dieser Papageno? Da sitzt er ja, mein Engel. Da hat er gesessen, mein Engel. Schwieg mir mit dein Geliebter. Wie heißt denn du? Ich heiße... Spreche aber kein Wort mehr. Jetzt will ich sehen, ob der Keller auch so gut bestellt ist. Das ist der Flötenwein. Ach du hier! Ich höre dein Flöten die feilschnelle Ton nach. Aber du bist ja traurig. Sprichst nicht eine Silbe mit deiner Pamina. Liebst mich nicht mehr. Papageno, was ist mit deinem Freunde? Ja, du. Und das ist mehr als Quell. Mehr als Tod. Schwein, wenn es sein muss. Der Koch und der Kellermeister sollen leben. Geh nur voraus, ich komm schon nach. Nein, nein, nein, der Stärkere bleibt da. Was jetzt soll ich geben, wo ich mein bester Appetite bin? Ha, ich ginge jetzt nicht, und wenn der Herr Sarastro seine vier Löwen anspannen muss. Camino, so ein Löwe. Das geht uns an, das geht uns an. Ja, wir kommen schon. Sag einmal, Tamino, was wird denn noch alles aus uns werden? Ah, die Götter sollen wir fragen. Ja, freilich, die könnten uns mehr sagen, als wir wissen. Es eilt doch nicht so. Wir kommen noch rechtzeitig genug, um uns fragen zu lassen. Thank you. Prinz, dein Betragen war bisher männlich und gelassen. Nun hast du noch zwei gefährliche Wege zu wandern. Schlägt dein Herz noch ebenso warm für Pamina, so mögen die Götter dich ferner geleiten. Deine Hand. Bini, welch eine fürchterliche Stille ist hier. Sag, wo ist mein Pamino? Er wartet deiner, um dir das letzte Lebewohl zu sagen. Das letzte Lebewohl? Wo ist der? Oh, Pamino! Zurück! Soll ich dich treuen? Mögen mich bewahren. Deine Worte tödliche Gefahren. Die Götter mögen mich bewahren. Du wirst im Tode mit den Gehen, mit Christus dieses Abend. Der Götter Wille war geschehen. Soll nie gesetzt sein. Du liebest du, wie ich dich liebe, du würdest nicht so ruhig sein, du würdest nicht so ruhig sein. Glaub mir, der viele gleiche Triebe wird ewig dein Getreu. Solange ich lebe, bleibe ich nicht mehr von dir. Nur diesmal verlass mich an und reise Gefährten nicht. Zurück! Wenn ich nur wenigstens wüsste, wo ich hereinkomme. Seid ihr da vorwärts noch zurück? Wo sind wir denn gar verhungert? Geschieht mir schon recht, warum bin ich auch mitgereist? Mensch, ja, bitte schön. Hättest du den auch immer in finstersten Klüften der Erde zu wandern. Gütige Götter aber, entlasse dich der Strafe. Ja. Dafür aber wirst du das himmlische Vergnügen der Eingeweihten nie fühlen. Ja, nun, es gibt ja noch andere Leute meines Schlages. Mir zum Beispiel wäre jetzt ein gutes Glas Wein das größte Vergnügen. Sonst hast du keinen Wunsch auf dieser Welt? Na, bis jetzt nicht. Nein, danke schön. Man wird dich damit bedienen. Bitte. Wie wohl. Da, hier, da ist er schon. Herrlich. Himmlisch. Göttlich. Ich bin jetzt so vergnügt, dass ich bis zur Sonne fliegen könnte, wenn ich Flügel hätte. Mir wird so wunderlich ums Herz. Ich wünschte. Ja, was denn? Schmecke mir trinken und essen, dann könnt ich mit Fürsten nicht messen. Es lieben als Weiser mit Freuen und wie Elysium sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen. Es lieben als Weiser mit Freuen und wie Elysium sein. Im Elysium sein. Im Elysium sein. Keine wehren, sonst muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein heiliger Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Du hast dich meiner erbarmt? Ja, mein Engel. Es ist aber ein Glück. Und wenn du mir versprichst, mir ewig treu zu bleiben, dann sollst du sehen, wie zärtlich mich dein Weibchen dich lieben wird. Ei, du zärtliches Närrchen. Oh, ich will dich umarmen. Ach, das schön. Ich will kosen. Ich kann mein Herz drücken. Aha, ach so, auch ans Herz drücken. Komm, reiche mir zum Dank unseres Bundes deine Hand. Ah, nicht so hastig, mein kleiner Engel. So ein Bündnis braucht seine reifliche Überlegung. Ja, ja. Ich rate dir, zaudere nicht. Deine Hand, oder du bist auch immer hier eingekerkert. Was, eingekerkert? Wasser und Brot wird deine tägliche Kost sein. Ohne Freund, ohne Freundin musst du leben. Und der Welt auch immer entsagen. Wasser trinken? Der Welt entsagen? Da will ich doch lieber eine alte nehmen als gar keine. Hier, meine Schöne, hast du meine Hand mit der Versicherung, dass ich dir auf ewig treu bleibe, solange ich keine schönere finde. Das schwörst du? Ja, ja, das schwör ich. Da, ba, zurück von ihm, junges Weib! Papa, ist deiner noch nicht würdig? Papa, gehen, Papa, gehen! Zurück, sag ich! Herr, mischen Sie sich nicht in meine Familienangelegenheit! Das ist Familienschimpfe, obwohl mir nur Asien geht. Papagina, Papagina, Papagina. Weichen, Teufel, meine Schöne, vergebens. Ach, sie ist verloren, ich bin zum Unglück schon geboren. Ich plauderte, plauderte, das war schlecht, und drum geschieht es mir schon recht, drum geschieht es mir schon recht. Seit ich gekostet diesen Wein, seit ich das schöne Weibchen sah, so brennt's im Herzen Kämmerlein, so zwickt es hier, so brennt es da. Herzensweibchen, Herzensweibchen, Herzensweibchen, liebes Weibchen. Es ist umsonst, es ist vergebens, Friede bin ich meines Lebens, sterben macht der Liebe ein Leben. Wenn's im Herzen doch so brennt. Diesen Baum da will ich zieren, mir an ihm den Hals zu schnüren, weil das Leben mir missfällt, gute Nacht und falsche Welt, weil du böse an mir handelst, mir kein schönes Kind zu wandelst. So ist's aus, so sterbe ich. Schöne Mädchen, denkt an mich. Schöne Mädchen, denkt an mich. Will sich eine um mich armen, ich hänge noch erbarmen. Nun so lass ich's diesmal sein. Rufe nur ja oder nein. Rufe nur ja oder nein. Alle Stille, alles, alle Stille, also ist es eure Wille. Papageno, frisch hinauf, ende deinen Lebenslauf. Papageno, frisch hinauf, ende deinen Lebenslauf. Doch ich warte noch, es sei, ich warte noch. Doch es sei, wie es man zählt, eins, zwei, drei. Eins. Zwei. Klinget, Glöckchen, klinget, bringt mein Leibchen her. klingelt, Glöckchen, klingelt. Schafft mein Mädchen her, klingelt, Glöckchen, klingelt, bringt mein Weibchen her. Klingelt, Glöckchen, klingelt, bringt mein Mädchen her. Schafft sie her, mein Mädchen her, mein Weibchen her. Let's fight.